And we are talking again. Und wir sind wieder zurück am Reden. Still. Oder immer noch. I want to talk about the subject today about which church you need to go to. Heute möchte ich mit euch über das Thema reden, in welche Gemeinde oder Kirche man gehen sollte. Io preciso ir. Do you have to go to a church? Ob man in eine Gemeinde oder Kirche gehen muss. I go to the Catholic church. Ob man in die katholische Kirche gehen kann. You know, I had a pastor say to me this. Und wisst ihr, ich hatte einen Pastor, der mir Folgendes sagte. That in Brazil, the largest church now is the unchurched. Er sagte mir, hast du gewusst, dass die größte Gemeinde in Brasilien ist diejenige, wo die Leute in keine Gemeinde gehen. Okay, but it's because it's actually on my heart. Und es ist mir wichtig, darüber zu reden, weil es ist auf meinem Herzen. Isn't it interesting? Ist es nicht sehr interessant, dass ein kleiner Virus die Gemeinden auf der ganzen Welt schließen konnte? Habt ihr schon darüber nachgedacht? Und hier ist meine Frage. If Jesus said, wenn Jesus gesagt hat, the gates of hell cannot prevail against the church, dass die Pforten der Hölle nicht gegen die Gemeinde aufkommen kann, the church worldwide, aber ein kleiner Virus die Gemeinden auf der ganzen Welt schließen kann, then in my understanding there can only be one of two conclusions. Dann hat es in meinem Verständnis nur eine oder zwei Schlussfolgerungen, die da passen. That virus is even stronger than the very gates of hell. Entweder ist dieser Virus stärker als die Pforte der Hölle. And you can decide what you think. Und du kannst entscheiden, was du denkst. Or what we think is the church is not the church. Oder das, was wir denken, dass die Gemeinde ist, ist nicht die Gemeinde. Both can be. Und beide können sein, beide Optionen. The virus is not stronger than the rule than the gates of hell. Aber wenn der Virus nicht stärker ist als die Pforte der Hölle, then that means what we call the church is actually not the church. Dann bedeutet das, dass das, was wir Gemeinde nennen, nicht die Gemeinde ist. If you would have said in the New Testament church to a Christian. Und wenn ihr im Neuen Testament zu einem neuen Christen gesagt hättet, in welche Gemeinde gehst du? To them it would have been the same question, like the question would have made as much sense as this question. Dann hätte für ihn diese Frage genauso viel Sinn gemacht wie die folgende Frage. Which one of those buildings is your mother-in-law? Welche dieser Gebäude ist deine Schwiegermutter? What? Was? Aber das sind doch Gebäude. Not my mother-in-law. Und das ist doch nicht meine Schwiegermutter. A Christian in the New Testament church understood very clearly. Und wisst ihr, ein Christ im Neuen Testament hat ganz klar verstanden, never go to church. Dass du nie in eine Gemeinde gehen kannst. Because church is never connected to building. Church is people. Weil die Gemeinde ist nie verbunden, connected mit einem Gebäude, sondern das sind Leute. Six different metaphors. Und im Neuen Testament hat es sechs Gleichnisse, die genau darüber sprechen. About the church. Wenn es über die Gemeinde spricht. So here is my question. Und hier ist meine Frage. Can you ask which church you should go to? Kannst du fragen, in welche Gemeinde du gehen sollst? Nein. No. So ask a question, already answered it. Also jetzt habt ihr diese Frage gestellt, wir haben sie schon geantwortet. Question is this. Also ist die Frage folgende. Where can the church meet? Wo kann die Gemeinde sich treffen? You can ask, hey Reinhard, where do you meet with the church or as the church? Und dann kannst du fragen, hey Reinhard, wo trefft ihr euch als Gemeinde? When you call me Igreja, I can tell you that. Und dann kann ich das euch sagen. I can tell you the place where I together with the church meet. Dann kann ich euch den Ort sagen, wo ich mit der Gemeinde mich treffe. Klar. But I never go to church. Aber ich gehe nie in die Gemeinde. You maybe think that's not a big difference. It's very important. Und ihr könnt euch denken, dass es keinen großen Unterschied macht, aber es ist sehr wichtig. Und da ist der Unterschied. Pastor, and I go to a church. Wenn ich ein Pastor bin und ich gehe in eine Gemeinde, to do a job and earn my money. Dann werde ich eine Arbeit machen, um mein Geld verdienen. Eu vou lá para fazer o meu trabalho, performar o meu trabalho e ganhar meu dinheiro. That's very unbiblical. Isso não. Aber das ist sehr unbiblisch. I'm a member. Aber wenn ich ein Teilnehmer bin. Go to the church. to get blessed, to get something, to give my money there. Oder ein Mitglied und ich gehe in die Gemeinde, um gesegnet zu sein, um mein Geld dorthin zu geben, um es zu bekommen. Dann ist das auch sehr unbiblisch. What happens if I understand that we are church and we don't go to church anymore? Also was passiert, wenn ich verstehe, dass wir Gemeinde sind und dass ich nicht mehr in die Gemeinde gehe? We as church meet together. Aber wir als Gemeinde, wir treffen uns. You know how radically different this is? Und wisst ihr, wie radikal unterschiedlich dann das ist? Experience and in practice. Und zwar in der Erfahrung und im Praktischen. Und hier ist wieso. Suddenly, because we are church and we're meeting together, we all begin to serve one another. Auf einmal, weil wir alle Gemeinde sind und wir uns alle zusammen treffen, fangen wir an, einander zu dienen, miteinander. He is the body of Jesus Christ express the life of Jesus and we glorify him. Und auf einmal ist es da ein Leib von Jesus Christus, das sich ausdrückt, das Jesus ausdrückt und ihn verherrlicht. Go to a meeting and call it, I'm going to church. Und deshalb macht es keinen Sinn, in ein Treffen zu gehen und sagen, das ist die Gemeinde, ich gehe in die Gemeinde. Catholic Church? No. Und solltest du in eine katholische Kirche gehen? Nein. Well, any church. Ihr solltet nicht in irgendeine Gemeinde gehen. You meet with true born-again Christians who have been raised in the Catholic faith. Aber kannst du dich mit wiedergeborenen Christen treffen, die im katholischen Glauben aufgewachsen sind? But now they understood that they needed Christ as the Savior, and so they're meeting together wherever they want. Aber jetzt haben die verstanden, dass sie Christus als ihren Retter brauchen und sie treffen sich, wo sie auch immer können. Ja, sicher. Absolutely. Ja, klar. So people always said to me this thing. Also Leute haben mir immer Folgendes gesagt. I've had such a powerful experience with Jesus. Reinhard, ich hatte solch eine kraftvolle Erfahrung mit Jesus. The new covenant. Und ich habe den neuen Bund verstanden. I understood the finished work of the cross. Und ich habe das vollbrachte Werk am Kreuz verstanden. My church only preaches law, law, law, law. I am so tired. Aber meine Gemeinde predigt nur Gesetz, Gesetz. Ich bin so müde davon. I still have to go to the church. Muss ich immer noch in diese Gemeinde gehen? Hört mir zu. Can't go to church. That's the first thing you have to resolve. Ihr könnt gar nicht in die Gemeinde gehen. Das ist das Erste, was ihr lösen müsst. So you're asking the wrong question. Das heißt, ihr fragt euch selber die falsche Frage. Und das sollte die richtige Frage sein. Reinhard, can I live my Christian life all by myself? Reinhard, kann ich mein christliches Leben für mich alleine leben? Tired of the church. Weil ich mag die Gemeinde nicht, bin müde davon. Das ist die richtige Frage. The answer is, no, you can't. Yeah. Und die Antwort ist, nein, das kannst du nicht. You're a member of the body. You can't survive cut off from the body. Du bist ein Teil des Leibes und du kannst nicht überleben, wenn du davon abgeschnitten bist. It's a different point of view and a different question. Aber das ist eine andere Sicht und eine andere Frage. The true church of Jesus Christ. Aber die wahre Gemeinde von Jesus Christus. Catch this. Und bitte versteht das. Is not locked to building. Ist nicht verbunden mit einem Gebäude. Does not have any clericals. Und hat keinen Klerikalismus. Which means professionals who are paid to do the job. Das heißt, das sind Professionelle, die bezahlt sind, um ihre Arbeit zu tun. There's no hierarchy. Und es hat keine Hierarchie. Und keine Liturgie. So you need to be connected to the church. Yes, you do. Also musst du mit der Gemeinde verbunden sein. Ja, das musst du. Was bedeutet das? You have to be connected to the body of Jesus Christ wherever you feel that the Lord connected you. Du musst mit dem Leib von Jesus Christus verbunden sein, wo immer du fühlst, dass dich connected, verbindet. So, Acts tells us that the Lord added to the church those who were being saved. Und in der Apostelgeschichte heißt es, dass der Herr diejenigen der Gemeinde zugefügt hatten, die errettet wurden. Er hat sie nicht mit einem Gebäude verbunden und vernetzt, sondern im wahren, lebendigen Organismus. Und im 1. Korinther 12 sagt es auch, dass der Herr sie dem Leib zugefügt hat. Also die meisten Christen, wenn sie fragen, muss ich in die Gemeinde gehen, meinen eigentlich Folgendes. Have to go back to the meetings of this institution that puts this label on the door. Muss ich zurückgehen an diese Treffen von dieser Institution, die so und so heißt? Nein, das musst du nicht. But you do have to be part of a living organism. Aber du musst ein Teil des lebendigen Organismus sein. You know, a lady sent me message after message after message. Wisst ihr, eine Frau hat mir so viele Nachrichten darüber gesendet. Sad about what her pastor teaches. Wie sie so frustriert sei darüber, was ihr Pastor lehrt. So finally I said. Und schlussendlich habe ich hier gesagt: Don't send me any message anymore, or you stop going to the place that you're so upset about. Bitte hör einfach auf, mir all diese Nachrichten zu senden, oder hör auf, an diesen Ort gehen, wo du so frustriert darüber bist. Ist ganz einfach. You go to a place that upsets you every single Sunday. Also da gehst du an einen Ort, wo du so frustriert darüber bist, und dann jammerst du mir die Ohren voll. Also hör auf zu jammern, oder höre auf, an diesen Ort zu gehen. Okay, ich werde da rausgehen, ich werde mein christliches Leben alleine zu Hause leben. How long shall I be with you? Wie lange muss ich noch mit euch sein? That's not what I would ever say. Nein, das ist nichts, was ich je sagen würde. Aber sag Jesus. I really want to be part of a true body of Jesus Christ that expresses itself on this earth. Ich möchte wirklich ein Teil sein von der wahren Gemeinde von Jesus Christus, die sich auf dieser Welt ausdrückt. Verbinde mich, vernetze mich. I am responsible for caring for one another. Wo ich ein Teil bin, Verantwortung habe in diesem Miteinander. Not go and listen to one guy tell me what to do, and then I'm upset with it. Und ich werde nicht mal an einen Ort gehen, wo mir jemand sagt, was ich tun soll, und dann bin ich nur frustriert. I am going there too and giving something so that the whole body can be added. Aber ich werde an einem Ort sein, wo ich geben kann, wo alle gestärkt werden können. We all grow up in Christ. Und dann können wir alle zu Christus hinwachsen. Señor, connect me. Herr, verbinde mich. Und ich werde treu sein in dem. Und das ist eine wichtige Frage. Und ich hoffe, die Antwort hat euch gefallen. Wir sehen uns.